Tanktops, Sonny macht den Bankjob. K wird gefickt, es ist One Night in Bangkok. Van Damme, Street Fighter, was ist los jetzt für Freestyler? Wenn ich komme, rappst du auf den Knien weiter. Es ist mitten in der Nacht, ich bin draußen. Deutschrap hat schwarzes Haar und dunkelbraune Augen. Sag, was willst du Opfer machen, wenn ich zu einem Wolf mutier? Ich fick deine Mutter und dein Vater hängt beim Golfturnier. S-O-N-N, Nutte, es ist Gangbang. Ich bin Einzelgänger und mach nicht auf Wu-Tang Clan. Der Lonesome Raider, kleiner Hosenscheißer. Du hast höchstens große Eier in deinem Foreneintrag. Ich bin Sonny Black, ich stehe mein Mann. Kämpfst du gegen mich, kämpfst du gegen eine Wand? Guck die Ghetto-Kids, sie nehmen meine Lebensweise an. Deine Mutter ist eine Hure, weil sie Hefeweizen tankt. Es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Hier, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Hier, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, es ist 2014, Pöbelei via Twitter. Du schwuler Spaß singst immer noch Cry Me a River. Ich komm aus der Stadt mit den Tags an den Wänden. Die letzten echten Cowboys, Western-Legenden. Ticker von der Hasenheide und du wechselst jetzt die Straßenseite. Denn ich bin nicht deine Kragenweite, Kung-Fu-Fighter. Mund zu kleiner, die Straßen sind mein auch ohne Grundbuch-Eintrag. Yeah, wie ich Tag für Tag deine Mama bums. Dein Vater ist noch immer blau, nenn ihn Papa Schlumpf. Du kleiner Bastard, küsst die Hochhauswand, denn hier gibt es keinen Notausgang. Rest in Peace, Nutte Brand, neue Air Max, Zahnstocher sitzt. Ich mach Probleme wie der Nahostkonflikt. Und mir ist scheißegal, ob du ein Hardrocker bist. In Berlin wird dein Arschloch gefickt. Yeah, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Yeah, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Hier, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, yeah. Fick dein Reimschema, Nutte, ich bin Gangster. Ich ficke RTL, diesen Hurensohn Sender. Da kommt der pädophile K endlich hinter Gitter. DSDS, Paradies war, du Kinderficker. Ich wünsche allen bei der BZ und bei DSDS einen positiven AIDS-Test. Es ist Tempelhof, hier gibt es kein Tempolimit. Guck mich an, ich bin mehr Gangster als mein Gangster-Image. Yeah, ich bin der Mann für die harten Jobs. Was will Vince Markus, der Tomatenkopf? Hurensohn denkt, dass er die Welt regiert. Doch hat den Kitzbühel von Arafat Schenk kassiert. Wir machen im Café FIFA-Turnier. Grüße diese Opfer von der Bild und vom Berliner Kurier. Diese Pisser schieben einen Hass auf mich, als wär ich Hitler. Ich hab 4 Kinder, Ehefrauen, ficke eure Mütter. Es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Hier, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte, es ist mitten in der Nacht, du hast Angst in Berlin. Ich schluck Teledin und Amphetamin. Hier, halt die Fresse, Junge, guck auf den Boden. Um Typen so wie mich machst du lieber einen Bogen. Nutte. Shoot up your block to make you know me. So long as I'm alive, I'ma live illegal. This the dirty side of the game that you never heard. It's on till the death, till we settle the score. Shoot up your block to make you know me. You ain't really real, I can tell when I look at you. This the dirty side of the game. MCs, I'll be burning.